Wenn ein Mensch stirbt, dann geht dessen Besitz in der Regel an dessen Erben über. Wenn ein Kind stirbt, dann an die Eltern. Zu diesem Eigentum gehören nicht nur Sachen, sondern auch Daten. Und das Berliner Kammergericht hat sich heute als zweite Instanz damit befasst, ob Eltern Zugang zum Facebook-Konto ihrer verstorbenen Tochter bekommen. Mutter und Vater hoffen, dass sie aus den Chatprotokollen etwas über die Todesumstände ihrer damals 15-jährigen Tochter erfahren, die vor 5 Jahren von einer U-Bahn überrollt wurde. Facebook hatte sich geweigert, mit Hinweise auf den Datenschutz den Eltern Zugang zum Account des Kindes zu gewähren. Ein Urteil gab es heute nicht vom Kammergericht. Das Kammergericht gab beiden Seiten Zeit, sich innerhalb von 2 Wochen außergerichtlich zu eignen. Wem aber gehört das virtuelle Eigentum? Facebook oder den Erben? Das wollen wir jetzt mit dem Kölner Medienrechtler Christian Solmicke diskutieren. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Eigentlich scheint das doch ganz klar. Wenn eine Minderjährige stirbt, dann erben die Eltern deren Eigentum. Was ist darin kompliziert? Eigentlich ja. Und das Landgericht Berlin als Vorinstanz hatte auch genauso geurteilt. Da haben die Berliner Gerichte gesagt, nein, die Eltern sind die Erben und alles, was vorher im Eigentum der Erblasserin stand, das geht jetzt auf die Erben, also die Eltern über. So auch der Facebook-Account, da hieß es, das ist ein Vertrag zwischen dem Kind und Facebook und dieser Vertrag wird dann mit den Eltern entsprechend fortgeführt. Heute in der Verhandlung sah die nächste Instanz, das Kammergericht Berlin, das aber ein bisschen anders. Die haben gesagt, naja, bei einem Verein, einer Vereinsmitgliedschaft, die ist ja höchstpersönlich, da endet diese Mitgliedschaft mit dem Tod und dann treten nicht automatisch Eltern auch in den Verein ein. Und so könnte man auch Facebook sehen als eine Art Clubverein. Da kann man nur höchstpersönlich Mitglied sein. Und es könnte auch mit dem Tode enden, sodass die Eltern dann gar keinen Zugang mehr haben. Das heißt, die haben nicht ganz normal Anspruch auch auf das digitale Erbe ihrer Tochter? Naja, zumindest ist das streitig. Und eins ist auch klar, sollte dieser Rechtsstreit hier vor dem Oberlandesgericht entschieden werden, in welche Richtung auch immer, der Richter hat sich da heute noch nicht in die Karten gucken lassen, dann geht der Fall weiter und zwar bis zum Bundesgerichtshof. Denn obwohl viele Menschen einen Facebook-Account haben oder überhaupt digitale Daten haben, war die Fragestellung, wie im Todesfall mit diesen digitalen Daten umzugehen ist, bislang sehr, sehr selten eine Frage, die von Gerichten zu klären war. Und das ist es, was dieses Verfahren gerade so spannend macht. Aber das sind ja keine unter illegalen Umständen zustande gekommenen Stasi-Akten oder sowas, sondern Daten, die dieser verstorbenen Tochter gehörten. Das ist richtig, doch auch hier hat Facebook eine Argumentation drauf. Die Anwälte von Facebook haben gesagt, dass in diesen Chatprotokollen auf Facebook ja nicht nur die Tochter zu Wort gekommen ist, sondern auch deren Freundinnen. Und diese Freundinnen, die müssten jetzt geschützt werden, denn wenn man die Daten komplett rausgibt, dann sieht man ja auch, was meinetwegen die Freundinnen über die noch lebenden Eltern denken. Und das werde die Persönlichkeitsrechte der Freundinnen der verstorbenen Tochter wiederum verletzen. Und hier musste eine Abwägung getroffen werden, was schwerer wiegt. Aber wir können ja vielleicht mal eine Parallele zum Erben in der Offline-Welt. Das wollte ich gerade machen, Herr Solmecke. Die können doch geschwärzt werden. Ja, da wären wir dann wieder bei den Stasi-Akten, ne? Also wenn man das so machen würde. Aber weil Sie die Offline-Welt erwähnten, es gibt ja auch Tagebücher, die auf ganz normalem, altmodischem Papier geschrieben wurden. Da kann man ja auch nicht sagen, die gehören nicht den Erben, sondern dem Papierhersteller oder dem Tagebuchhersteller. Genau, und um es noch weiter auszudehnen, um das konkret gleichzusetzen mit den Chatprotokollen, es gibt auch Briefe, die Freundinnen geschrieben haben können. Und dafür haben wir schon lange eine Lösung. Bei Briefen sagt man, da ist alles klar, die Eltern kommen in den Besitz der Briefe, werden auch Eigentümer der Briefe und dürfen die Briefe und die Tagebücher dann auch lesen. Das war lange Zeit umstritten, ist aber jetzt geklärt. Interessant, dass das Kammergericht das anders bewertet, sofern wir einen Online-Sachverhalt haben. Und das ist ja nicht nur Facebook, die es betrifft. Das betrifft Accounts bei unseren webbasierten E-Mail-Anbietern, wie es T-Online hat, Gmail hat, GMX hat. Auch diese Daten müssten ja möglicherweise rausgegeben werden an die Erben. Das ist also eine Fragestellung, die weit über Facebook hinausgeht. Das Gericht hat heute einen Vergleich vorgeschlagen. Und der Vergleich sieht tatsächlich vor, dass Facebook die Daten rausgibt, aber dann die Daten der Freundinnen schwärzt. Also tatsächlich war das das Gerichtsvorschlag, aber die Eltern haben schon gesagt, naja, dann wird Facebook nachher noch mehr schwärzen, auch noch Konversationen schwärzen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die vollen Daten. Jetzt haben sie 2 Wochen Zeit, sich das zu überlegen. Also haben Sie eine Idee, wie diese Einigung aussehen könnte, realistischerweise? Ich glaube nicht, dass es zu einer Einigung kommt. Die Eltern wollen einfach Zugang zum Konto der Mutter und wenn Facebook, wenn Facebook diesen Zugang nicht gewährt, dann werden die Eltern, so sieht es im Moment auch aus, das Ganze bis zum Bundesgerichtshof durchfechten. Der Kölner Medienrechtler Christian Solmecke über die offenbar ziemlich komplizierte Frage, wem das digitale Erbe eines Verstorbenen gehört. Wir danken Ihnen. Sehr gerne.